Nun redete Gott alle diese Worte und sprach, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Lande, wo ihr Sklaven wart, weggeführt hat. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Du sollst dir keinen Götzen verfertigen, noch irgendein Abbild von etwas, was droben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor solchen nicht niederwerfen, noch sie verehren, denn ich Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Verschuldung der Väter ahndet an den Kindern, den Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen, aber Gnade erweist solchen, die mich lieben und meine Befehle beobachten, auf Tausende hinaus. Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht freventlich aussprechen, denn Jahwe lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen freventlich ausspricht. Denke daran, den Sabbattag heilig zu halten. 6 Tage hindurch sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten. Aber der 7. Tag ist ein Jahwe, deinem Gotte, geweihter Sabbat, da sollst du gar kein Geschäft verrichten, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave noch deine Sklavin, noch dein Hausvieh, noch der Fremde, der sich in deinen Ortschaften aufhält. Denn im Verlaufe von 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, gemacht, hierauf ruhte er am 7. Tage. Daher hat Jahwe den Sabbattag gesegnet und für heilig erklärt. Sei ehrerbietig gegen deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den dir Jahwe, dein Gott, zu eigen geben wird. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht Verlangen tragen nach deines nächsten Hause. Du sollst nicht Verlangen tragen nach deines nächsten Weibe, noch nach seinem Sklaven, seiner Sklavin, seinem Ochsen, seinem Esel, noch nach irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Als aber das ganze Volk die Donnerschläge und die Blitze, das Trompetengeschmetter und den rauchenden Berg wahrnahm, da fürchtete sich das Volk und zitterte und blieb in der Ferne stehen. Und sie sprachen zu Mose, sprich du mit uns, wir wollen es gern anhören. Gott selbst aber soll lieber nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose erwiderte dem Volke, habt keine Angst, denn um euch zu prüfen ist Gott gekommen, und damit Furcht vor ihm euch innewohne, dass ihr nicht sündigt. Da blieb das Volk in der Ferne stehen, während Mose an das dunkle Gewölk herantrat, in welchem sich Gott befand. Jahwe aber sprach zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sprechen, ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Verfertigt euch neben mir keine silbernen Götzen, auch goldene Götzen sollt ihr euch nicht verfertigen. Einen Opferaltar aus Erde sollst du mir errichten und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und Rinder opfern, an jeder Stätte, die ich dazu bestimmen werde, dass man mich da selbst verehre, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen errichtest, so darfst du ihn nicht aus behauenen Steinen aufbauen, denn wenn du sie mit eisernen Werkzeugen bearbeitest, entweihst du sie. Auch darfst du nicht auf Stufen zu meinem Altar heransteigen, dass nicht etwa deine Schamteile vor ihm entblößt werden.